Kapitel 09. Meine Freisetzung vom Geist der Armut. Als ich 8 Jahre alt war, hat Gott mich sehr klar in den Dienst gerufen. Ich habe dann in jungen Jahren auf seinen Ruf reagiert und mit 16 begonnen zu predigen. Als ich zur Bibelschule ging, berief Gott mich, in Österreich Gemeinden zu gründen. Ich nahm einen Vollzeitjob als Geschäftsführer an und reiste an den Wochenenden quer durchs Land, um das Evangelium zu predigen und Gemeinden zu gründen. Meine Frau Debbie war zu Hause und kümmerte sich um unsere beiden kleinen Kinder sowie um die Neubekehrten, die sie in einen Prozess der Jüngerschaft hineinführte. Außerdem war sie Mitarbeiterin im Kinderdienst der Gemeinde. Es war eine sehr schwierige, aber auch sehr bereichernde Zeit. Als die Arbeit in den Gemeinden zunahm, wurde die Last immer größer. Ich arbeitete zwischen 50 und 60 Stunden in meinem Job und weitere 20 bis 30 Stunden, in denen ich mich in Gemeindegründung investierte. Menschen wurden errettet und die Gemeinden fingen an zu wachsen. Es gab fast keine Christen in den Städten, in denen wir Gemeinden gründeten, so konnten wir sie nur gründen, indem wir Menschen zu Jesus führten. Viele derer, die errettet wurden, waren Alkoholiker und Drogenabhängige ohne Arbeit oder Einkommen, sodass kaum Gelder für die Gemeinden da waren. Das wenige Geld, das wir hatten, brauchten wir, um Räume für unsere wöchentlichen Treffen anzumieten. Dann sprach Gott sehr klar zu meiner Frau Debbie, dass es für mich an der Zeit sei, meinen Job aufzugeben und mich ganz auf das Werk des Dienstes zu konzentrieren und Gemeinden zu gründen. Sie sprach mit mir darüber, aber meine Reaktion war keine positive, mein Herz war voller Furcht. Als wir geheiratet hatten, trafen wir die Vereinbarung, dass wir niemals andere um Geld bitten würden, wenn wir mal in Not kämen. Wir würden Gott vertrauen und ihn beim Wort nehmen, dass er allein immer für uns sorgen würde. Zu dieser Zeit bot mir meine Firma eine neue Stelle als Geschäftsführer in einem sehr großen Unternehmen an. Es handelte sich damals um eins der größten Unternehmen in dieser Branche. Das war 1992. Unsere Jungs waren 2 und 4 Jahre alt. Mir wurde ein Jahresgehalt von umgerechnet 135.000 Euro angeboten. Vor 23 Jahren war das sehr viel Geld. Ich wäre sehr reich gewesen. Wir hätten sehr gut leben und viel Geld in die Gemeinde geben können. Ich nahm die Stelle an und begann in einer etwa 2-1-2 Stunden von unserem Wohnort entfernten Stadt mit einer Weiterbildung. Debbie wusste tief in ihrem Herzen, dass ich den Job aufhören und im Vertrauen auf Gottes Versorgung ohne Einkommen Gemeinden gründen sollte. Ich erinnere mich, dass ich sie fragte, wie könnte ich das tun? Ich muss doch meine Familie versorgen, meine Kinder ernähren, Miete zahlen. Sie antwortete einfach nur, nicht du bist unser Versorger, sondern Gott. Mein Herz war voller Furcht, obwohl wir früher schon viele Male Gottes Versorgung und Treue erlebt hatten. Ich sagte, es sei leicht für sie, sowas zu sagen, aber ich sei als Mann das Haupt im Haus, der Versorger und der, der die Verantwortung für die Familie trägt. Sie erwiderte nichts weiter darauf, sondern gab das Thema an Gott ab. Ich werde den Augenblick nie vergessen, als Gott anfing, sehr klar zu mir zu reden, dass ich meine Arbeit aufgeben und Vollzeit für Gott in den Dienst gehen sollte. Gott hatte zu Debbie durch 1. Korinther 15, 58 gesprochen. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Durch diese Schriftstelle hatte Gott klar zu ihr geredet, dass es Zeit für mich war, meinen Job aufzugeben und Vollzeit für den Herrn zu arbeiten. Wir wussten, dass kein Geld in der Gemeinde war. Das bedeutete Gott total zu vertrauen, dass er unsere Miete bezahlen, unsere Kinder ernähren und sich auch um alles andere kümmern würde. Gott fing an zu reden und ich sträubte mich. Nicht, weil ich nicht gehorsam sein wollte, sondern weil mir viele Dinge durch den Kopf gingen, die mir Angst machten. Niemand wusste von unseren Kämpfen. Niemand wusste etwas von dem, worüber Gott mit uns redete. Das war zu der Zeit, als ein Freund von uns zusammen mit einem Team aus seiner Gemeinde in England zu einem Missionseinsatz in unsere Gemeinde und Stadt kam. Ich bat ihn, am Sonntag im Gottesdienst zu predigen. Ich war der Übersetzer. Als er anfing zu predigen, sagte er, ich weiß nicht, was los ist. Ich habe eine ausführliche Predigt vorbereitet, aber Gott drängt mich, über etwas ganz anderes zu sprechen. Ich soll über 1. Korinther 15,58 predigen.